Also ich habe mir das so gedacht, ich erzähle ein bisschen was, was ich mir überlegt habe zu dem Thema, zu dem Buch von unserem Verlag, Gegenstandpunkt Verlag. Und wenn es dazu Einwände gibt, Zusätze, was unklar ist oder Gegenrede, steigt halt einfach mitten in die Rede ein. Also die Veranstaltung hier ist zum einen Teil natürlich eine Werbung für das Buch, was wir geschrieben haben, ist auf der anderen Seite einfach ein Stück Erklärung dessen, was heutzutage politische Lage ist, was hierzulande los ist. Paradebeispiel für unser Thema, ich werde immer wieder drauf kommen, waren die Aktionstage, die europäischen Aktionstage von ATTAC und Deutschem Gewerkschaftsbund. Selten eine so furchtbare Veranstaltung miterlebt. Gut, zu unserem Titel. Das Proletariat. Jeder, der dieses Wort hört, hält es sofort für eine Sache von gestern. Nicht nur das Wort ist heute kaum mehr anzutreffen, auch die Sache an für sich scheint heutzutage vorbei zu sein. Es gibt keine Arbeiterbewegung mehr, es gibt keine Arbeiterparteien mehr. Entweder sie haben sich in Volksparteien aufgelöst oder sie haben sich ganz aufgelöst. Klassenkampf ist sowieso heute noch nicht mal mehr als Schimpfwort groß gegenwärtig, geschweige denn, dass es noch irgendwelche Kampforganisationen für so einen Zweck von vorgestern gäbe. Das, was früher mal eine Kampforganisation des Proletariats war, nämlich die Gewerkschaften, die wollen heute noch nicht mal mehr vom Lohnkampf was wissen. Die machen lieber Tarifbewegungen, wo es dann um Lohnfindung geht. Ja, man muss eigentlich sagen, es gibt heutzutage noch nicht mal mehr Arbeiter. Allenfalls noch mit der Vorsilbe mit. Mitarbeiter gibt es überall, aber Arbeiter finden wir eigentlich nicht mehr. Und jetzt hat die SPD-Regierung schlussendlich konsequenterweise sogar noch das Arbeitsministerium aufgelöst. Passt irgendwie zur ganzen Sache. Dabei steht das Wort Proletariat eigentlich für eine ganze Erklärung der Lage von den meisten Leuten, die hierzulande so rumlaufen. Das Wort sagt nämlich, es gibt eine Klasse, die ist eigentlich gar nicht im eigentlichen Sinne nicht Teilhaber dieser Gesellschaft. Sie macht zwar die Arbeit, sie ist aber nicht Nutznießer dieser Arbeit. Sie ist ausgenutzt, diese Klasse. Sie ist Mittel des Reichtums anderer. Ihre bleibende Armut ist das Erpressungsmittel, mit dem die Eigentümer und Produktionsmittel sich bereichern. Es ist also eine Klasse, die von sich aus allen Grund hätte, dem Regime und dem ökonomischen Verhältnis, dem sie unterworfen sind und dem sie dienen, den Kampf anzusagen. Und das alles erinnert dieses Wort Proletariat. Es steht auch, wenn es Leute im moralischen Sinne gebrauchen, für die Rechtlosen, ganze Romane gibt es darüber, Le Miserable und was da alles gibt, es sind die armen Hunde in der Gesellschaft und so weiter. Das alles soll es heute nicht mehr geben. Und das soll einen enormen Fortschritt der Gesellschaft belegen. Es ist so etwas wie ein Stolz heutzutage vorhanden, so etwas überwunden zu haben. Etwas überwunden zu haben, was auch für die bürgerliche Gesellschaft mal so etwas dargestellt hat wie eine bedrohliche Spaltung in der Gesellschaft. Und die Organisationen, die einmal für diese Sorte Bedrohung standen, nämlich die Sozialdemokraten und die Gewerkschaften, die verkünden heute unisono selber das Ende des Proletariats. Und der Hammer ist, sie verkünden das Ende dieser Erklärung mit diesem Wort, nicht mit einem Argument, wo man ja doch drüber reden könnte. Es geht nicht, Erfolg ist nicht da, ist alles so schwierig. Sondern das Ende ist für die erklärtermaßen begründet darin, dass ihr Kampf Erfolg hatte. Ist ihre allgemeine Übereinkunft bei diesen Figuren, das Ziel ist erreicht. Und zwar deswegen, weil Arbeiter heutzutage Bürger sind. Sie sind keine Unterklasse mehr. Sie sind nicht mehr von irgendwas ausgeschlossen. Sie sind nicht mehr unterprivilegiert. Was sind sie? Berechtigte, ja sogar wahlberechtigte Bürger. Es gibt heutzutage nicht mal mehr das Ideal, dass irgendetwas vielleicht anders sein sollte. Wie vor 25 Jahren noch bei den Jusos, die das Ideal wenigstens noch festgehalten haben, als Verhältnis von, eigentlich ginge es um sowas wie demokratischen Sozialismus, aber man muss ja wegen der Lage Realpolitik machen und drum für die SPD, wie sie ist. Selbst das gibt es heute nicht mehr. Heute ist alles fix und fertig. Die Arbeiter als Bürger in ihr Recht gesetzt zu haben, ist alles, was die Figuren offenbar wollen und wollten. Und die Gewerkschaften lassen sich loben und loben sich selbst für nichts mehr anders als dafür, dass sie für den sozialen Frieden sorgen. Diese Tour, der Arbeiter ist heute ein berechtigter Bürger, ist der Totschläger par excellence. Ich habe es beim Raufgehen unten das Plakat gesehen. Ich habe gedacht, man kann nichts mehr drauf sein, aber da hängt tatsächlich ein Plakat, da steht drauf: Jeder Mensch hat das Recht. Da denke ich, na, was kommt denn jetzt? Alles Mögliche kann man ja ein Recht haben. Da steht auf Rechte. Jeder Mensch hat das Recht auf Rechte. So jemand kann sowas bloß dahinschreiben, wenn er sagt, wenn jemand berechtigt ist, wenn irgendeine staatliche Gewalt sagt, pass auf, dir leih ich auch für irgendetwas meinen Dienst, dann muss man gar nicht mehr danach fragen, wofür. Das ist alles, was ein Mensch verlangen kann, dass er Rechte hat, wie es ihm dann geht, wie die Sache aussieht, ist dann so scheißegal wie nur was. Das ist heutzutage allgemeines Selbstverständnis. Das hängt hier noch als Plakat rum. Jetzt betrachten wir es mal andersrum. Ist mit diesem bösen Wort Proletariat eigentlich die Sache aus der Welt? Gut, die Frage ist Unsinn, das weiß eigentlich auch jeder. Das ist ziemlich leicht erkennbar, zum Beispiel daran, dass alle Eltern wissen und sehr schnell wissen es auch alle Kinder, dass man eine Karriere tunlichst vermeidet. Das ist nämlich die zum Arbeiter. Möglichst in der Schule von dran sein, möglichst aus der Volksschule rauskommen, möglichst von der Realschule ins Gymnasium und dann, wenn es geht, auf die Universität. Damit bloß keine Arbeiterkarriere am Kind hängen bleibt. Das wäre ja nicht so, wenn die Sache mit dem Proletariat vorbei wäre, wenn deren Lage heute eine andere wäre, wenn sie tatsächlich unterschiedslos in der Gesellschaft ökonomisch dastehen würden zu anderen. Und es gibt noch einen Punkt, der einen Hinweis darauf gibt, dass sich da nicht viel geändert hat. Jeder weiß, dass diese Figur, die früher als Proletarier galt, in der Gesellschaft weiter vorkommt. Heutzutage heißt die zum Beispiel der kleine Mann, auf den sich Politiker so gern berufen. Für den tun sie ja angeblich alles. Wenn man die Figur des kleinen Mannes anguckt, dann ist klar, Proletarier ist er nicht. Wäre ja noch schöner. Als Proletarier würde der nämlich von sich aus einen Gegensatz zu den Verhältnissen aufmachen. Das wäre einer, der sagen würde, er lässt sich was nicht mehr gefallen. Er hat ein Urteil über die Zustände und dieses Urteil macht er zum Ausgangspunkt seines Handelns. Nee, Proletarier in dem Sinn ist der kleine Mann nicht. Aber immerhin, es ist einer, der hat es nicht leicht. Als sowas ist er anerkannt. Es ist klar, der kleine Mann hat kein Eigentum, da muss ich nach der Decke strecken. Und der kleine Mann hat sogar eine Opposition gegen was. Bloß gegen was? Der hat eine Opposition gegen ein Universum von lauter Lumpen. Es ist dem sein Urteil über die Gesellschaft. Der kleine Mann ist nämlich die Inkarnation der Rechtschaffenheit. Und so wird er von der Politik auch angesprochen. Dass er eine Rolle ausfüllt, und das ist in der Regel die Rolle des Arbeiters. Manchmal auch die Rolle des arbeitslosen Arbeiters, des Frühinvaliden, alles piepegal, aber die Rolle, die früher umschrieben war mit Proletariat. Dass er die ausfüllt, diese Rolle, ist für ihn heutzutage bloß noch das Selbstbewusstsein der Pflichterfüllung. Er ist einer, der seine Pflicht tut. Dass der Lohn dafür so allzu bescheiden ausfällt, Und er als der kleine Mann, wie er auch immer als Urteil über die Welt hat, immer der Angeschissene ist, darüber hat er auch ein Urteil. Das liegt nämlich daran, dass er von den schon vorher benannten Lumpen umgeben ist. Es gibt anständige Leute wie er, die ihre Pflicht erfüllen, aber die sind umgeben von lauter Raffkes, Abgreifern, Drückebergern, Blaumachern und was er an moralischen Urteilen über die Welt so hat. Weit und breit kein Prolet. Bloß diese Sorte anständiger Mensch und dieses Bild, das wird ausgiebigst bedient. Als Berufungstitel von Politikern und als Schlagzeilenmacher für die Bild. Als diese moralische Figur wird die Armut der Leute noch angesprochen. Sehr verkehrte Tour. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt. Jeder kennt das Bild des sozial Schwachen. Auch ein eigentümliches Bild über das Proletariat. Es nimmt den Ausgangspunkt in dem Urteil, es gibt also in dieser Gesellschaft Leute, die es bei aller Anstrengung aus eigenem Vermögen, Vermögen jetzt in dem Sinn von Können, einfach nicht hinkriegen, ihr Leben halbwegs zu bestreiten. Aber das wird gleich gar nicht ausgesprochen als Urteil über die Gesellschaft, die es hier zugeht, was für ökonomische Charaktere rumrennen, sondern es wird gleich ausgesprochen als, das sind die, um die sich gekümmert wird. Das ist der Hammer. Da ist die Sache auch schon für sich erledigt, weil die Sozialschwachen sind ein Auftrag fürs Kümmern des Staates, von sozialen Organisationen bis zu Kirchen und so weiter. Und bei den Arbeitern selber, ja, da ist Proletariat, Prolet, bei denen schon längst zum Schimpfwort verkommen. Bei denen existiert es bloß noch als moralisches Urteil über so Leute wie tätowierte Fußballfans nach dem Motto, moralisch nicht das, was eigentlich sich heutzutage für einen anständigen Bürger gehört. Prolet als geistig erwähnt, unterprivilegiert und geistig, ein bisschen unterschichtmäßig, nur noch als Schimpfwort. Ja, und dann haben wir noch einen Staat. Der kennt auch keine Klassen mehr. Die Parteien drücken es immer so aus, dass sie immer sagen, sie wären in der Mitte. Also Klassenstaat will er überhaupt nicht sein. Ist aber ganz lustig. Und statt Klasse kennt der Staat was anderes und das ist sehr verräterisch. Der kennt nämlich eine Sozialversicherungspflichtgrenze, wo er ganz klar definiert, ab 5.100 Euro, wenn ich so richtig im Kopf habe, Monatseinkommen, definiert er einen Menschen als, der ist in der Lage, sein Leben zu gestalten. Drunter ist der Mensch ein Fall für Sozialgesetzbuch. Da wird er in die staatliche Zwangsverwaltung der Armut hineingenommen. Jetzt kennt der Staat zwar keine Klassen, aber mit seinem Sozialstaat, mit dem, was er da aufmacht, definiert er die Klasse ganz praktisch. Er weiß ganz genau, die Mehrzahl seiner Leute sind von sich aus überhaupt nicht in der Lage, ihr Leben halbwegs hinzukriegen. Denen muss er eine Zwangsverwaltung ihres Einkommens aufnötigen, damit das Überleben von denen überhaupt halbwegs funktioniert. Von wegen keine Klassen. Jetzt will ich mal zwischendurch den einen Punkt machen, der Untertitel des Buches ist. Eine Karriere kommt an ihr gerechtes Ende. Aber vorab so viel. Die politökonomische Bestimmung dieser Figur namens Proletariat, die ist garantiert nicht zu Ende. Die ist absolut unverändert, ungefähr so wie vor 150 Jahren. Aber als Bewusstsein von sich bei den Figuren, da ist das vorbei. Deswegen ist das Proletariat als diese Figur auch keine Bedrohung der Gesellschaft mehr. Das Stichwort der Fortschritt des 20. Jahrhunderts ist die politische Emanzipation des Proletariats. Und die ist tatsächlich gelungen. Rechtlosigkeit, kein Wahlrecht und so weiter, das ist vorbei. Es gibt keine proletarische Partei mehr, wie ich vorher schon angeführt habe. Es gibt auch keinen Ruf nach Sozialismus mehr. Was ist da passiert? Schon vor etwa 150 Jahren. Die ersten Proleten gemeint haben, es ist Zeit, sich ein wenig zu wehren, weil von dem Lohn, den man vom Kapital für seine Arbeit gezahlt kriegt, kann man nicht leben. Schon ganz früh in den Anfängen dieser proletarischen Bewegung haben die sofort mit dem Staat zu tun gekriegt. Die waren mit einem Staat konfrontiert, die jede Sorte von Streik, jede Sorte von Aufbegehren gegen die heutzutage durchaus als unhaltbar anerkannten Zustände. Jede Sorte von Aufstand dagegen hat der Staat betrachtet als Verstoß gegen Besitz und Eigentum, auch als Angriff auf die Ordnung des Staatswesens und hat es entsprechend beantwortet durch Einsatz seiner Gewalt. Streikende Arbeiter haben es sofort mit Polizei bis hin zu Soldaten zu tun gekriegt. Es ist also mancher Aufstand niederkartätscht worden. Das ging in Amerika noch bis Anfang des Jahrhunderts so. Nette Filme gibt es darüber, Sacco und Vanzetti und ähnliches. Und auch hierzulande war das ungefähr bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg immer noch der Fall. Der Anlass dieser Aufstände, dass man von dem Lohn, den man gezahlt kriegt, nicht leben kann, war durchaus immer noch bei vielen, bei denen im Bewusstsein als, es ist ja nicht nur ein Problem der Höhe des Lohns, sondern dass man davon nicht leben kann, ist irgendwie ein Problem dessen, was der Lohn ist, was ein Arbeitslohn ist, seine ökonomische Bestimmung. Die haben nämlich durchaus noch gewusst, was auch heute nicht schwer wäre zu entdecken, da muss man nicht lang studieren dafür. Die haben durchaus gewusst, dass Lohn gezahlt wird, nur für einen einzigen Grund, um damit Gewinn zu machen. Lohn wird gezahlt, wenn er sich für den lohnt, der ihn bezahlt, nicht wenn er sich für den lohnt, der ihn kriegt. Und er wird auch nur in der Höhe bezahlt, dass er sich für den Zahler lohnt. Wie der den Lohn kriegt, dann damit leben kann, leben muss, geht den Zahler nichts an. Das ist das Problem des Arbeiters. Lohn ist also von seiner Bestimmung her gar kein Lebensmittel für den Lohnarbeiter, sondern ist von seiner Bestimmung ein Gewinnmittel des Kapitals. Wie der Arbeiter dann mit der Geldsumme zurechtkommt, die nicht für sein, in Klammer, Überleben berechnet ist, sein Problem. Und erst recht, wie Arbeiter dann auskommen, wenn sie vom Kapital mal nicht gebraucht werden oder für das Kapital nutzlos sind, also gar keine Arbeit verkaufen können gegen Geld, weil sie zum Beispiel krank sind, weil die Kapitalisten gerade weniger Leute brauchen, Leute rausschmeißen, auch das hat es ja schon immer gegeben, weil sie zu alt sind zum Arbeiten, das geht das Kapital schon gar nichts an. Weil es zahlt Arbeit dann und nur dann, wenn sich die Bezahlung von Arbeit für den Gewinn lohnt. Da meinten Proletarier einmal, dass sich dagegen was unternommen gehört. Und dann hatten sie ja, wie vorhin schon gesagt, den Staat sofort zum Feind. Kleinen Einschub in puncto müssen und tun. Was da passiert ist, dass sie den Staat gleich gegen sich hatte, dass sie in den Kämpfen sehr brutal mit der Staatsgewalt konfrontiert wurden. Diesen Gegensatz mussten sie annehmen, da blieb ihnen nichts anderes übrig. Wenn sie sich wehren wollten, mussten sie auch diesen Gegensatz zum Staat aufmachen und irgendwie durchfechten und aushalten. Was sie gar nicht mussten, das war, sich die Feindschaft falsch zu erklären. Und die falsche Erklärung war damals schnell zur Hand. Das Schlimme ist, dass man aus der falschen Erklärung von da an auch lauter falsche Schlüsse gezogen hat. Die falsche Erklärung lautete schlicht und einfach: Der Staat tritt gegen Sie mit seiner Gewalt nur aus einem einzigen Grund auf. Weil er nämlich anstatt auf sein Volk nur auf die, wie sie damals hießen, Junker, Schlotbarone und so weiter, was so Schimpfnamen für die Kapitalisten waren, weil er nur auf die hört. Mit nur auch einem beliebten Trick einer wissenschaftlich falschen Bestimmung, weil der Staat nicht demokratisch ist, also nicht vom Volk abhängig, nicht vom Volk beauftragt, sondern ein undemokratischer Staat ist, ein Ständestaat, wo die Besitzenden mehr zu sagen haben als die Nichtbesitzenden. Mit dieser falschen Erklärung, warum sie sich die Gegnerschaft des Staates einfangen, weil der Staat nämlich nur auf die Interessen der Besitzenden hört, anstatt auf alle im Volk, mit der Erklärung sind ein großer Teil der Arbeiterführer damals, übrigens bis hin zum Engels, tatsächlich zu Fans der Demokratie geworden. Wir waren von der Idee der Demokratie tatsächlich begeistert, mit einer für Sie anscheinend leicht plausiblen Idee: One Man, One Vote, würde ja schließlich heißen, dass dann die Proletarier die absolut überwältigende Mehrheit im Volk darstellen. Und dann können sie ja bestimmen, was da im Staat los ist. Auf wen der Staat mit seiner Gewalt losgeht, wem er seine Gewalt als Dienst leiht und wem nicht. One Man, One Vote, Demokratie, dann muss der Staat ja. Ja, jetzt geht's los. Ja, was denn eigentlich? Da haben sie nicht groß weitergedacht. Muss der Staat dann alles aufhören, was bis dahin sein Weiß warum, sein Grund, sein Zweck war, sein Mittel? Nö, da dachten die Linken anders. Die waren schon zufrieden, dass dann der Staat auf seine Lohnarbeiter genauso hören muss wie auf alle anderen Mitglieder des Volkes. Dann sind die Arbeiter welche, die genauso im Staat ihr Recht haben wie die anderen Stände des Volkes. Wie ein Bauernstand, wie ein Handwerkerstand, wie ein Ärztestand und so weiter. Aus diesen Zeiten gibt es so absurde Sachen, wie zum Beispiel in Bremen, wo es neben einer Handwerkskammer, einer Architektenkammer, einer Rechtsanwaltskammer, einer Arbeiterkammer und einer Angestelltenkammer gibt. Das Bremen hält sich deswegen furchtbar viel darauf zugute, dass es eine der demokratischsten Bundesländer ist. Da ist der Arbeiter wie der Angestellte alles Stände. Es ist also der Gedanke, in der Demokratie ist der Lohnarbeiter gleichberechtigt. Und das soll eine feine Sache sein. Dann hat er endlich ein Recht darauf, von Lohnarbeit zu existieren. Ein Recht darauf heißt, der Staat verleiht ihm quasi seine Gewalt dafür, als Lohnarbeiter darf man leben. Und das ist, wie ich vorhin zu dem Plakat gesagt habe, was das dann heißt. Doch egal. Oder schauen wir mal an, was es heißt. Das Blöde dran ist nämlich, wenn Lohnarbeit eine anerkannte Erwerbsquelle ist, dann ist darin eingeschlossen, dass ihre Grundlage, ihre Bestimmung auch anerkannt ist. Dann geht es nicht anders, als dass Lohnarbeit als Einkommensquelle dann existiert, wenn sie als Mittel des Gewinns funktioniert. Was bleibt ist, die Rechnung des Kapitals muss schon allemal aufgehen, sonst gibt es nämlich gar keine Lohnarbeit. Und dann gibt es die Lohnarbeit auch nicht als Einkommensquelle. Dieser Gedanke, der Staat muss nur seine Lohnarbeiter als Stand auch anerkennen, das ist das, was sie fordern. Das ist das, wo man drauf eingehen muss. Das ist das, was maßgebliche Fraktionen in der Kampforganisation, in den politischen Organisationen der Arbeiterklasse wollen, das wird dem Staat irgendwann eingeleuchtet. Es gab in der Arbeiterbewegung damals durchaus Fraktionen, die gesagt haben, nee, hoppla, so haben wir uns nicht gewettet, dass wir nachher dieselbe Scheiße als anerkanntes Recht haben. Die waren aber damals auch schon schnell sowas wie eine kleine radikale Minderheit. Die anderen, Gewerkschaftsführer, SPD-Führer, die haben sich diesen politischen Kampf, Anerkennung der Klasse, Demokratie, auf ihr Panier geschrieben gehabt und als wesentliches Ziel definiert. Und das hat dem Staat irgendwann eingeleuchtet. Die Anerkennung der Klasse im Staat, das hat in Deutschland der Bismarck mit seiner Sozialistengesetzgebung gemacht. Nicht ganz zufällig, wie er das bewerkstelligt hat. Sozialisten sind eine Gefährdung der staatlichen Ordnung. Nicht Leute, die Lohnarbeit zu ihrer Erwerbsquelle machen wollen. Das kann nämlich ein braver Bürger durchaus tun. Drum werden die Arbeiter als Stand anerkannt. Sie dürften sogar schon als Stand zwar untergeordnet im Dreiklassenwahlrecht, aber im Wahlrecht schon an der Gestaltung des Staates mitmachen. Gewerkschaften wurden sogar anerkannt, wenn sie sich von der politischen Organisation der Arbeiterklasse getrennt haben. Trennung der Sozialdemokratie von den Gewerkschaften als Voraussetzung der Anerkennung dieses Standes. Und er hat gesagt, Trennung der Sorge, von Lohnarbeit leben zu können, ebenfalls von der politischen und der Gewerkschaftsorganisation als Staatsaufgabe. Der Bismarck war ein ziemlich schlauer Hund, das war ihm ein wenig zu gefährlich. Weil die Gewerkschaften und auch die Sozialdemokratie, die haben damals das als freiwillige Versicherungsorganisation sozusagen eingeführt, was später Sozialstaat war. Wer in der Gewerkschaft war, wer politisch organisiert war, der hat halt in den Topf einbezahlt, wo man sich wechselseitig in den Nöten unterstützt hat. Und nur wer da drin war, ungefähr wie heutzutage noch beim Streik, nur wer in der Gewerkschaft ist, kriegt ein Streikgeld. So haben die untereinander sich unterstützt, damit sie nicht gleich verreckt sind, wenn sie mal arbeitslos waren, wenn sie krank waren und so weiter. Dann hat der Bismarck gesagt, das nehmen wir den politischen Organisationen und den Gewerkschaftsorganisationen weg und organisieren das gleich als Staat. Dann wird der Staat die Heimat des Arbeiters und man trennt sie von den politischen Organisationen, die gegen die Ordnung sind. Das haben sie geschafft. Die Sozialdemokraten haben weiterhin um ihre Anerkennung im Staat gekämpft. Gekriegt haben sie bezeichnenderweise nicht über irgendeinen politischen Kampf, sondern über die Zustimmung zum Krieg. Sozialdemokraten wurden vom Kaiser dann nicht mehr als Feind der Ordnung betrachtet, die sie beim Ersten Weltkrieg gesagt haben, wir stimmen zu, und die deutsche Arbeiterklasse marschiert für den Kaiser an die Front. Und endgültig durchgesetzt, bezeichnenderweise nach dem Krieg, nach dem verlorenen Krieg, 1918, da war dann endgültig das allgemeine Wahlrecht, wo die Stimme eines Arbeiters genauso viel gezählt hat, wie die Stimme eines Junkers und eines Schlotbarons, und wo sie ziemlich schnell, nachdem die Arbeiter dieses Recht zugestanden gekriegt haben, die SPD das erste Mal selber Arbeiterdemonstrationen, Aufstände niedergekartätscht hat. Das erste, was ich mit dem allgemeinen Wahlrecht eingefahren habe, war nicht zufällig ein SPD-Politiker namens Noske, der die Soldaten kommandiert hat, der die Arbeiter abgeschossen hat. Auf den sich heutzutage sein Schröder wieder beruft, wenn er sagt, immer wenn schwierige Entscheidungen für die Nation anstanden, mussten die Sozialdemokraten sie treffen. Immer wenn es darum ging, den Arbeitern in den Arsch zu treten, mussten wir das tun. Insofern ist der Schröder voll in sozialdemokratischer Tradition. Das, was ich jetzt erzähle, wie es sich historisch entwickelt hat, woraus kommt zum Schluss Klassenstaat, von und hinten nichts mehr davon zu sehen, ist der Sache nach die absolute Vollendung des Klassenstaates. Der Staat schlägt sich dann nicht mehr auf die Seite der Privilegierten. Alle Stände sind in diesem Staat anerkannt. Und jetzt kommt der Witz. Und damit ist anerkannt, dass alle vom Aufgehen der Rechnungsweise des Kapitals abhängen. Nur da, wo die Gewinnrechnung des Kapitals stimmt, können die vom Kapital benutzten, ein bisschen was abkriegen zum Leben, was sich Lohn nennt. Davon sind alle abhängig. Das ist der Nicht-Klassenstaat, wie er heutzutage existiert. Also zusammenfassend, der Kampf um Rechte war enorm erfolgreich. Die Demokratie ist dann auf die Welt gekommen zur und als Überwindung der Spaltung, die die kapitalistische Gesellschaft bedroht hat. Die Klassenkämpfe haben den Staat belehrt, dass der Staat besser als gleichberechtigter Stand gehalten wird, sonst wären die Figuren glatt dysfunktional, wie heutzutage ein Soziologe sagen wird. Aber das ist der entscheidende Punkt. Deshalb sind auch alle Konzessionen, die der Staat und das Proletariat an die Arbeiterklasse, an diesen Stand gemacht hat, Konzessionen, die im Interesse dieser Funktionalität des Standes liegen. Die nur dafür da sind, dass die Burschen alle funktionieren. Für den Dienst der Klasse am Kapital sind deshalb die sozialen Rechte da. Und so sehen sie dann auch aus. Kurzen Blick drauf. Sozialen Rechte werden gelobt, weil sie sowas Ähnliches sind wie vom Staat verordnete Schranken für die Benutzung des Proletariats. Der größte Teil davon im Sozialgesetzbuch mit drin verankert ist ein Schinken, der ist inzwischen weit über 1000 Zeilen dick. Bloß guckt man sich das an, guckt man sich die Schranken an, kann man an jedem einzelnen Fall feststellen, das sind ja gar keine Schranken, die gedacht sind als Hindernis der Benutzung von Menschen fürs Kapitalinteresse, sondern förderliche Bedingungen fürs Benutzen. Und so sehen sie in jedem einzelnen Fall auch aus. Niemals sind Schranken, die da auftauchen, absolut. Guckt man das Arbeitszeitgesetz zum Beispiel an, kommt nicht vor, nach 8 Stunden ist aber Schluss oder nach 40 Stunden in der Woche ist Schluss. Da kommt erstmal vor, da braucht man sie länger, kann man sie länger brauchen, bis zu 10 Stunden am Tag. Ist es ganz wichtig, bis zu 12. Aber bitteschön, nicht länger als 60 Stunden in der Woche. Wenn es im absoluten nationalen Interesse noch ist, also nicht nur Kapitalinteresse, sondern auch Nationen, sind die Schranken sowieso alle hinfällig. Dem Kapital wird diese Kalkulation, die immer eine ist, mit der Ruinierung der Leute, die es benutzt, 60 Stunden in der Fabrik macht Leute kaputt. Dem Kapital wird das immer aufgemacht als Kalkulation übers Lohnen. Ja, wenn du sie länger brauchst, musst du sie länger bezahlen. Die Gewerkschaft hat sogar mal Überstundenzuschläge rausgeholt, muss sich das Kapital also genau überlegen, ob es sich lohnt, die Leute in dem Ausmaß zu ruinieren. Tut es sich, ist auch die Schranke des Arbeitstages, des Arbeitsgesetzbuches bezüglich auf den Arbeitstag, keine Schranke, sondern die Bedingungen geregelt, wie es geht, wenn es sich lohnt. Und so sind alle diese Schranken geregelt. Heutzutage ein Riesentobabo um Kündigungsschutz. Das wäre der Einstellungshindernisgrund. Es ist lustig. Keiner fragt sich, Moment, Kündigungsschutz soll der Grund sein, dass Leute nicht beschäftigt werden. Wenn es so wäre, gäbe es das Problem doch gar nicht. Da wären die ganzen Alten, über die sie jetzt jammern, wegen Kündigungsschutz gar nicht arbeitslos. Wo kommen sie denn her? Also sind sie doch offenbar alle mit Kündigungsschutz ausgeflogen. Der Kündigungsschutz regelt, wie das geht. Was man finden muss, um die Leute rauszuschmeißen, wie viel es eventuell kostet. Ob man Leute besser rausschmeißt, ihnen 2 Monatslöhne hinterher schmeißt, ist sie dann los. Oder ob man lieber zwei Monate lang bezahlt, wo man sie nicht so intensiv gebraucht, aber dann hat man sie wieder ohne die zusätzlichen Einstellungskosten. Ob man sie in Kurzarbeit schickt, lauter Möglichkeiten, das rein und raus zu organisieren, wieder aufgemacht als bitteschön kalkuliert damit und nicht unmöglich. Also, lauter Schranken, die der Sache noch keine sind, sondern Kalkulationsgrößen. Und da muss man noch was dazu sagen. Alle dieses Zeug, was als Rechte vorgeführt wird und von Linken bejubelt wird, weil er kämpft, wenn ich das schon höre, er kämpft. Rechte ohne Beseitigung der Abhängigkeit sind nichts wert. Der hat sogar die Gewerkschaft immer noch eine gewisse Ahnung davon. Weil ein Recht, ohne dass die Abhängigkeit von der Rechnungsweise des Kapitals weg ist, führt dazu, dass jeder, der sich auf sein Recht beruft, sich sofort überlegen muss, ob er damit nicht verschissen hat. Kaum geht es darum, dass weniger Leute in einem Betrieb beschäftigt werden, wie wenn es den ausgesucht. War der immer brav da, hat alle Überstunden gemacht oder hat er alle Furzlung auf seine Rechte gepocht? So Leute kann man nicht brauchen, weg damit. Früher, vor 25 Jahren, war das in der BWL ein entscheidender Punkt. Betriebswirtschaftslehrer an der Uni hat wahnsinnig darauf rumgeritten, dass dieses ganze Zeug mit Schutzrechten und sowas ein einziges riesiges Beschäftigungshindernis sind. Heutzutage ist das anerkannte öffentliche Meinung. Jetzt, wo die Abhängigkeit den Leuten richtig reingerieben werden kann, weil es halt massenhaft Arbeitslose gibt, ist das die öffentliche Meinung. Mutterschutz, daran schuld, dass keine Frauen beschäftigt werden. Kündigungsschutz für Alter, da guckt doch mal, die 50-Jährigen kommen nirgendwo mehr rein. Überall wird darauf verwiesen, dass die Rechte der Leute eine einzige Beschränkung ihrer Beschäftigung sind. Das Argument dafür ist schlicht und einfach simpel. Wenn man vom Kapital abhängig ist, kann man nicht sagen, hallo Rechte. Weil nur dann, wenn dessen Rechnung aufgeht, lohnt man sich fürs Kapital und wird beschäftigt. Die Politik zieht aus dem Zynismus nur einen einzigen Schluss. Dann müssen die Rechte weg. Keiner, außer ein paar wenigen Leuten, die mir zum großen Teil persönlich bekannt sind, kommen daraus auf die Idee zu sagen, Schutzrechte, lache ich ja laut, Schutz geht nicht, wenn die Abhängigkeit der ganze Ausgangspunkt ist. Da war ja Karl Valentin schlauer. Er hatte im Sketch Streit mit seinem Vermieter und sagte ihm, wissen Sie was, ich bin von Ihnen abhängig, nicht Sie von mir, merken Sie sich Ihnen das. So ungefähr treten die heute mit ihren Schutzrechten auf. Die Logik der Abhängigkeit, die der ganze Grund für die Lohnarbeit ist, beißt sich mit dem Gedanken des Schutzes. Jetzt ist dieses ganze Theater, Kampf um Rechte im Sinne von Schutz gegen irgendwas, die eine Seite von dem, was mal proletarische Bewegung, Gewerkschaftsbewegung und so weiter war. Die andere Seite ist auch eine interessante Sache, das ist nämlich der Sozialstaat, auch schon von Bismarck eingeführt. Auch eine sehr erfolgreiche Sache. Der Sozialstaat ist nur was ganz Lustiges. Hier widmet sich nämlich der Staat, ohne dass es eine einzige Schranke fürs Kapital wäre, dem Umstand, dass der Lohn kein Lebensmittel ist. Der Sozialstaat wird nämlich von überhaupt niemand anders finanziert als von den Leuten, die vom Lohn leben müssen. Das war vorhin mein Hinweis auf, der Staat organisiert die Klasse mit einer ganz lustigen Sache, mit einer Sozialversicherungspflichtgrenze. Jeder, der viel Geld verdient, jeder, der nicht Lohnarbeiter ist, weil er selbstständig ist, kleiner, großer, weiß der Geier, was für ein Kapitalist, bis hin zum Freiberufler, der ist kein Prolet, der hat mit dem Sozialstaat nichts zu tun. Der Sozialstaat wird von nichts anderem finanziert als vom Lohn. Und das ist schon ein Hammer. Ausgangspunkt von diesem Ding ist, dass die Leute von ihrem Lohn nicht leben können. Jetzt geht der Staat hin, und zwar seit Bismarcks Zeiten, und sagt, da nehme ich einfach einen größeren Teil davon den Leuten weg. Dann haben sie zwar noch weniger zum Leben, aber der Staat sagt, so, das, was ihnen bleibt, müssen sie sich halt einteilen. Was ich ihnen weggenommen habe, können sie nicht ausgeben. Und dann kriegen sie das nach meinen Maßgaben, wie ich es gerade für richtig halte, wie ich ihre Tauglichkeit einschätze, dann zurück, wenn sie nichts mehr anders haben. Wenn sie krank sind, kriegen sie was aus der Krankenkasse. Wenn sie zum Doktor gehen, den sie von sich aus nie bezahlen können, wird er aus dem Sozialstaat bezahlt. Wenn sie alt sind, wird die Rente dort raus bezahlt. Alles, aber nur von dem Lohn, der vom Kapital für Lohne der Arbeit bezahlt wird. Da kommt keine müde Mark in diese Kasse rein, die nicht vorher als lohnende Lohnzahlung vom Kapital positiv kalkuliert worden ist. Klasse Sache. Dass damit das Geld für die, die noch was verdienen, die nicht krank sind, die nicht alt sind, die nicht arbeitslos sind, für die auch sehr knapp wird, weil heutzutage über 40% vom Stahlkleimer weggenommen wird. Das ist die andere Seite. Das Lustige ist, dass damit dann ganz neue Gegensätze in die Welt kommen. Plötzlich gibt es nicht mehr den Gegensatz zwischen dem Lohnarbeiter und dem Kapitalisten. Nee, Ausbeutung heute, wer beutet wen aus? Geht es um die Rente? Die Alten, die Jungen. Die Alten beuten die Jungen aus. Das ist heutzutage Ausbeutung. Krankenkasse? Die Kranken beuten die Gesunden aus. So Gegensätze werden damit konstruiert. Nichts mehr Lohnarbeit und Kapital. Die Sache ist ein ziemlicher Hammer. Du hast ja ab und zu mal so die Gedanken zu diesem Aktionstag der Gewerkschaft mit einflechten. Das war ja ein Aktionstag gegen Sozialabbau. Ursprünglich hieß es mal so. Dann hat die Gewerkschaft den übernommen, damit es ja kein Anti-SPD-Tag wird, haben sie gemacht, aufstehen, damit es besser wird. Da ist ja alles gesagt gewesen über diese Tage. Es besser wird. Es, ja was denn eigentlich? Die Gewinne der Unternehmen, die Stellung der Nation auf der Welt oder was? Es ist kein Subjekt mehr, kein Objekt mehr, gar nichts. Es war mal gedacht als Argument gegen Sozialabbau. Da haben durchaus der eine oder andere Gewerkschafter aufs Korn genommen, dass der Kanzler sagt, es geht so nicht mehr weiter. Mit dem Argument, dass zum Beispiel der Sozialstaat in Nöten ist. Der Sozialstaat funktioniert nicht mehr. Deswegen müssen Reformen sein. Tja, wie die den konstruiert haben, wundert mich das gar nicht, dass der nicht mehr funktioniert. Wenn alle diese Ausgaben nur vom Lohn finanziert werden, dann kann der irgendwann nicht mehr funktionieren, wenn das passiert, was passiert ist, dass das Kapital so erfolgreich wächst, derartige Massen an Reichtum produziert, dass es massenhaft die Leute aus den Betrieben hinaus rationalisiert. Dass es für die Produktion des weiteren Reichtums immer weniger Leute braucht, sodass Millionen von Arbeitslosen in der Gegend rumrennen, die den Sozialstaat Geld kosten, aber keinen Lohn beziehen vom Kapital, wo in Sozialstaat was einbezahlt wird. Alle die Dinger, die Alten werden zu alt, die Leute sind zu krank, die Kosten des Gesundheitswesens würden explodieren, alles Kokolores. Von erfunden bis sonst wie zurechtgelogen. Sogar die Gesundheitspolitiker sagen, naja gut, stimmt ja gar nicht, dass die Gesundheitskosten gestiegen sind. Bloß die Zahlungen in die Krankenkassen, die sind wahnsinnig zurückgegangen. Die Rentner, Mann, dass die Leute so alt waren, ist gar nicht der Witz. Dass die Jungen auch nicht mehr beschäftigt werden, macht das Problem aus. Ja, wenn von den Arbeitsfähigen schon 10 bis 12 Millionen nicht mehr beschäftigt werden, davon tauchen dann 4,5 in der Statistik auf, dann kann das, was als gesellschaftlicher Lohn vom Kapital überhaupt noch bezahlt wird, nicht mehr dafür langen, das Proletariat in der Tour durchzufüttern, wie es bisher der Fall war. Das ist das, was am Sozialstaat nicht mehr funktioniert. Da sagt der Kanzler, drum ist Reform des Sozialstaates und das heißt immer Abbau nötig. Keiner geht hin von den Gewerkschaftshäusern oder auf den Demos und sagt, ach so, seht ihr das. Jetzt Es ist doch wie eine Auskunft über das, was Kapitalismus ist. Der Reichtum dieser Gesellschaft entsteht unter Benutzung der Proleten und als Lebensmittel für die wird es immer untauglicher. Es produziert auf der einen Seite immer mehr Reichtum, auf der anderen Seite ein Ausmaß an Armut, dass der alte Sozialstaat gar nicht mehr mit zurechtkommt. Aha, ihr sagt, Reichtum und das Zurechtkommen der Leute sind ein absoluter Gegensatz, der kapitalistische Reichtum. Ja, dann überlegen wir uns doch was anderes. Nee. Wenn das richtig ausgeplaudert wird, so sieht's aus, wie ein vernichtendes Urteil über den Kapitalismus, den früher bloß wir gesagt haben, als Marxisten, wird jetzt ja offiziell verkündet. Da gehen die sogenannten Linken und die Gewerkschafter und die Attackler nicht hin und sagen, ach so, wir haben verstanden. Den Gegensatz müssen wir mal auflösen. Da machen wir halt was anderes. Sie gehen hin und sagen, stimmt nicht. Die gehen einfach hin und sagen, stimmt nicht. Es ist doch gar nicht nötig. Der Sozialstaat würde doch gehen, wenn. Und dann lassen sich Sachen einfallen. Wenn man die Steuerflucht stoppt. Wenn auch Reiche mehr dazu bezahlen. Und so weiter. Wo die Politik das sagt, kommen jetzt die Linken an mit dem Dementi, dass Armut notwendig wäre. Das ist das Bodenlose. Und das ist das, was an diesem Aktionstag passiert ist. Es sind Leute rumgerannt, die ein einziges Dementi dessen war, was von oben runter lauthals verkündet wird, was Kapitalismus ist. Und auf der anderen Seite in der Gegend rumgerannt sind, als der von mir vorhin mal beschriebene kleine Mann. Gewerkschaftler in der Tour, bodenlos, da hat man zum Teil Wut gekriegt. Da laufen welche rum, IG Bausteine Erden. So Plakate, was steht drauf? Ich habe manchmal wirklich gedacht, das kann nicht wahr sein. Als wären Soziologen, haben es draufgeschrieben, ohne Regeln geht es nicht. Da denke ich, hoppla, wo sind wir jetzt? Da haben die glatt Propaganda dafür gemacht, dass der Staat gefälligst mehr Kontrollen auf Baustellen macht, um die Schwarzarbeiter zu entfernen. Früher gab es mal in der Gewerkschaft die Solidarität unter Arbeitern. Man verkauft sich nicht unter Lohn, man muss solidarisch sein, um vom Kapital nicht gegeneinander ausgespielt zu werden, um seine Interessen durchzusetzen. Das kennt heute ein Gewerkschafter nicht mehr. Der ist so berechtigt, dass er bloß noch den Staat als Vollzugsorgan von sowas kennt. Die Staatsgewalt soll gegen Interessen vorgehen, die früher als Solidarität untereinander verhandelt wurden. Der soll gefälligst die Billigheimer vom Bau schmeißen, damit ihre Löhne nicht allzu arg in den Keller sausen. Das wird, damit es besser wird, werden so Plakate spazieren getragen. Andere, IG Chemie, ich denke, ich sehe nicht recht, solche Dinger, Schwarz-Rot-Gold, Modell Deutschland. Sag ich, hallo, was ist denn jetzt, seid ihr von der FDP? Wieso? Ja, Modell Deutschland. So ist denn das Modell Deutschland? Immer mehr Reichtum und dafür ist es notwendig, dass die Leute immer ärmer werden. Das ist doch das Modell, was vom Kanzler propagiert wird, oder? Haben Sie Ihr Plakat angeguckt? Ach so, kann man das auch verstehen? Deren Gedanke war, dass der Arbeiter ein anerkannter Bürger ist, dass der Sozialstaat die Fairness des Lebens ein wenig abfedert, dass man halbwegs zurechtkommen kann. Das ist doch eigentlich unser geliebter Staat. Da kann doch die Politik jetzt nicht hergehen und kann sagen, es ist vorbei. Ab jetzt geht es ein bisschen nach unten. Armut ist die notwendige Voraussetzung für das Vorankommen der Nation. Das darf doch nicht wahr sein. Wo bleibt unser Modell Deutschland? So jammern die heutzutage durch die Gegend und wässern mit Schwarz-Rot-Gold auf einer Gewerkschaftsdemo rum. Da wird es am schlecht. Den Gipfel, wo ich vorhin gesagt habe, es gibt keine Arbeiter mehr, es gibt nur noch Mitarbeiter. Die Gewerkschaft hat aus München und Nürnberg Siemensianer nach Stuttgart gekarrt, busseweise. Die haben schöne, brave Zettel gemacht, spazieren getragen. Die Siemens-Familie entlässt ihre deutschen Kinder. Ich sage, Jungs, ihr habt ein sauber gutes Verhältnis in eurem Laden. Ganz Familie seid ihr, aber die Kinder werden schlecht behandelt, oder? Ja, die wollen doch jetzt nach Ungarn gehen und 10.000 Stellen sollen hier deswegen drehen werden. Ich sage, ja, Mensch, so ist es in der Familie. Wenn der Papa eine Gelegenheit entdeckt, ein bisschen mehr Geld zu verdienen, dann kann man es ihm doch nicht vorwerfen, oder? Aber deswegen kann er doch seine Kinder nicht schlecht behandeln. konntest mit den Leuten schon nicht mehr reden. Die, so überzeugt, dass Arbeit und Kapital in diesem Land eine Sozialpartnerschaft sind, dass einer Verantwortung für einen anderen hätte und dass man doch aufpassen muss, dass jeder gute Deutsche auch gut behandelt wird. Dass die Leute sagen, so darf man doch als Siemens-Unternehmen mit einem Siemens-Mitarbeiter nicht umgehen. Kein Urteil mehr darüber, was das Kapital macht, was der Lohnvergleich ist. Ich will es mal so sagen, das habe ich ihm dann erklärt, die Sache ist doch ganz einfach. Nimm doch einfach mal zur Kenntnis, was für das Kapital, auch für Siemens, der Lohn ist. Es ist das, was man bezahlen muss, damit man lohnend Arbeit kriegt. Und das Kapital hat noch nie was anderes gemacht, auch hierzulande, wie es die Vergleiche wie heute noch nicht gab, als zu gucken, wo kriege ich den so billig, wie es geht, und wenn er zu teuer ist, kaufe ich ihn mir sowieso nicht. Sondern nur, wenn er billig genug ist und sich rentiert. Entdecke ich irgendwo einen, den ich billiger kriege, dann nehme ich doch den. Bloß, dass sie in den 70er Jahren die Arbeiter noch importiert haben, heute hat der Staat das Kapital so freigesetzt, dass sie hingehen können. Und jetzt vergleichen sie in aller Welt, wo die Leute was kosten und sagen, jede müde Mark, die ich denen zahle, ist im Prinzip zu viel. Was ich brauche, sind Leute, die so gut wie nichts kosten und 24 Stunden am Tag arbeiten. Nehmt es doch mal zur Kenntnis und sagt, ach, ihr wollt abhauen, tschüss, sowas wie euch brauchen wir doch sowieso nicht. Seit wann brauche ich dann für die, das, was ich zum Leben brauche, den Kapitalisten? Können dem Arbeiter doch mal einfallen. Wer macht denn den ganzen Scheiß, den ihr noch verkauft? Mir doch nicht ihr. Das können wir auch ohne euch. Dann produzieren wir das, was wir brauchen, verteilen es untereinander und leben ins Haus und Braus. Und ihr könnt in Ungarn machen, was ihr wollt. Nee, auf die Idee kommt keiner. Sondern fürs Geld Vermehrung produzieren ist das einzig Senkrechte. Und dann muss aber doch bitteschön Rücksicht genommen werden. Pustekuchen, da muss gar nichts. Wie kommt sowas zustande? Kann man auch Proletariat entlang überlegen. Die Gewerkschaften, ehemalige Kampforganisationen für Lohn soll Lebensmittel sein. Ja, die haben nie einen Kampf gegen Kapitalismus geführt. Wäre bei den Gewerkschaften auch ein wenig komisch, da müssen wir andere Organisationen dafür aufmachen. Eine Gewerkschaft hat konsequent einen Kampf geführt, dass Lohn als Lebensmittel taugen soll, obwohl seine Bestimmung das Gegenteil ist. Also, es gab mal die Parole, gerechten Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Eine falsche Parole. Weil weder am Tagwerk gibt es was Gerechtes, noch am Lohn gibt es was Gerechtes. Der Lohn lohnt sich für einen Kapitalisten, wird dann wieder gezahlt. Für einen Proleten hat er das Unangenehme, dass man damit überleben muss und dafür langt er oft genug nicht. Und da ist mit Gerechtigkeit nichts mehr los. Da ist ein Gegensatz in der Welt, der sich gewaschen hat und den Gegensatz muss man durchkämpfen. Die Arbeiter kriegen zum Leben das, was sie mit Verweigerung von Arbeit durchsetzen. Oder sie kriegen etwas, was zum Überleben nicht langt. Gut, aber die Gewerkschaft hat konsequent diesen Widerspruch als ihren Auftrag gehabt. Werbe ich erstmal nicht so vor. Wenn du sagst, du musst einen erträglichen Lohn erkämpfen, indem du die Solidarität einklagst, man stellt die Arbeit ein, bis die Kapitalisten wenigstens so viel bezahlen, dass man halbwegs davon überleben kann. Dann ist es keine revolutionäre Organisation, dann ist es halt die Gewerkschaft. Bloß, auch hier wieder, was die Notwendigkeit des Verhältnisses ist, was mir für Schlüsse draus zieht und deshalb an Fehlern nachher weiterschleppt, sind unterschiedliche Sachen. Natürlich nimmt die Gewerkschaft nicht das Kapitalverhältnis als solches aufs Korn. Sondern, wie gesagt, Lohn soll als Lebensmittel taugen, obwohl er nicht dafür vorgesehen ist. Dann ist aber eins sonnenklar, dann unterstellt die Gewerkschaft, Dienst am Kapital ist die Erwerbsquelle. Dann darf sie aber auch, es ist eine fatale Konsequenz daraus, das Kapital nie in Frage stellen, weil das ist die Erwerbsquelle. Dann darf der auch keinen Streik machen, der heißt, und wenn ihr hops geht, ist uns auch wurscht. Wenn wir nicht davon leben können, dann könnt ihr auch über den Jordan gehen. Das beißt sich, dann macht sie nämlich die Erwerbsquelle für einen Lohn kaputt. Das unterstellt immer, dass dieser Lohnkampf ungleich ist, asymmetrisch. Das unterstellt nämlich immer. Die eine Seite, die Unternehmer, gehen in die Auseinandersetzung schlicht und einfach mit ihrem Interesse. Sie wollen für die Arbeit keine müde Mark mehr bezahlen, als sie unbedingt müssen, weil jede Mark, die sie bezahlen, Abzug von ihrem Gewinn ist. Die Gewerkschaft geht deswegen in jeden Lohnkampf schon mit dem eigentümlichen Interesse, nämlich mit dem Interesse am Kompromiss, nämlich mit dem Interesse, dass das Gewinninteresse des Kapitals und das Überlebensinteresse der Lohnbezieher sich vertragen müsste. Also auf der einen Seite das Interesse pur, auf der anderen Seite schon gleich der Kompromiss als das hineingetragene Interesse. Das macht die Auseinandersetzung absolut asymmetrisch. Damit ist auf der einen Seite schon klar, wer schlecht aussieht. Da könnte man einen Schluss draus ziehen. Der gewerkschaftliche Kampf ist nicht das Nonplusultra. Kapitalismus abschaffen ist die einzige Lösung für diese scheiß Erwerbsquelle. Lohnarbeit ist keine Erwerbsquelle, man macht besser eine andere Gesellschaft. Die Gewerkschaften haben konsequent an dem Fehler weitergemacht und die Proleten deshalb auch. In der Gewerkschaft war deshalb ganz schnell so Zeug unterwegs wie, ja, nicht wir sind Feinde des Profits. Das ist doch das Mittel des Lohnzahlens. Ohne dass die Profit machen, geht doch gar kein Lohn. Also kann man kein Feind des Profits sein. Was waren sie dann? Feinde des Maximalprofits. Man ist nicht ein Feind dessen, was die Unternehmer alles kalkulieren und anstellen und mit den Leuten machen. Weil die Rechnung muss aufgehen, sonst wird ja kein Lohn gezahlt. Dann ist man gegen Unternehmer Willkür. Als ob das, was die anstellen, Willkür wäre. Das ist eine ganz knallharte kapitalistische Rechnung. Dann ist man als Gewerkschaft gegen unnötige Ausbeutung. Es sind lauter Angriffe, lauter Touren aus der Abhängigkeit von der Rechnungsweise des Kapitals, sowas wie Selbstbewusstsein zu basteln. Man richtet sich selbstbewusst in dieser Abhängigkeit ein. Und das ist ein Übergang, der hat sich gewaschen. Damit macht man sich ganz schnell in den eigenen Reihen zum Parteigänger des notwendigen Profits. Und so quatschen Gewerkschaftsheinis noch in jeder Tarifrunde daher. Na klar sind sie dafür, dass die Unternehmen Gewinne machen. Alles, was das schmälert, darf nicht sein. Aber sie machen halt den Übergang, dass sie in ihren eigenen Reihen für den nötigen Profit in der Form sind, dass sie die Linken hinaussäubern. Schon sehr früh haben die Gewerkschaften deswegen den Übergang dazu gemacht, dass Kommunisten in ihren Reihen nichts verloren haben, weil sie Feinde der von der Gewerkschaft anerkannten Erwerbsquelle Kapital sind und haben die deshalb hinausgeschlossen. Also die Säuberung der Gewerkschaften von den Linksextremen ist ein Übergang, den die Gewerkschaften aus dem Fehler ihrer Erklärung gemacht haben. Jetzt, heutzutage, je mehr Arbeitslose das Kapital durch seine Erfolge produziert, desto mehr gibt es natürlich, ja was, nicht Kritik des Kapitals, sondern Ruf nach Beschäftigung. Wo es massenweise Arbeitslose gibt, weist es für die Sonne Gewerkschaftler eben auch nicht darauf hin, dass sich Lohnarbeit und Kapital beißen, dass da ein Gegensatz existiert. Sondern für die sorte Gewerkschaftler weist das alles bloß darauf hin, dass es offenbar viel zu viele Schranken für Beschäftigung gibt. Was machen sie? Der Sache noch alles anerkennen, was von der Regierung jetzt in die Welt gesetzt wird mit dem Argument für Beschäftigung. Was macht ein Gewerkschafter heute, wenn er in irgendeiner scheiß Talkshow hockt und es ein Kapitalist sagt, seid ihr gegen Gewinne? Der geht am liebsten unter den Tisch kriechen. Der zieht sich den Schuh an, dass er womöglich gegen Gewinne wäre. Dass er also Beschäftigung verhindern würde. Und der Sache nach sind sie ganz schnell dabei, alles zu unterschreiben, was deshalb an Notwendigkeiten von der Politik in die Welt gesetzt wird, für Beschäftigung. natürlich nie so, wie die es in die Welt setzen. Lass die Kapitalisten hingehen und sagen, es ist notwendig, dass in Deutschland länger gearbeitet wird. Dann sagt die Gewerkschaft, wir lassen uns unsere Tarifverträge nicht durchlöchern. Das ist doch nur das Interesse des Kapitals. Dann machen sie einen Tarifvertrag, da schreiben sie rein. Wenn das Interesse, dieses Interesse des Kapitals unumgänglich ist, dann müssen die Arbeitszeiten verlängert werden. Notfalls sogar ohne Bezahlung. Verkaufen tun sie es, als sie hätten was verhindert. Genau das, wenn es um Beschäftigung geht, wird genau die Rechnungsweise des Kapitals zur einzigen Grundlage alles dessen, was man ausmacht. Und keiner geht hin und sagt, ja, notwendig. Für euer Interesse ist das durchaus notwendig. Das euer Interesse ist nicht unseres. Den Übergang macht von denen keiner. Und das ist der Einzige, der hier angesagt ist. Wenn die Notwendigkeit eures Interesses dort drin besteht, dass er uns verarmt, bis zu alle macht, da muss man ehrlich sagen, bis zu die Leute alle machen, dann ist auf euer Interesse von uns aus geschissen. Dann ist euer Interesse nicht notwendig. Dann packt euren Krempel und verpisst euch. Wir können unseren Laden selber machen. Den Übergang will keiner machen. Ich will es jetzt mal dabei bewenden lassen. Ich könnte noch einiges dazu sagen, aber bei dem letzten Punkt will ich es einfach mal stehen lassen und dann können wir in die Debatte vielleicht einsteigen, was ihr noch so dazu habt. Das ist der Punkt, für den wir plädieren. Und alles andere halten wir für einen ausgesprochenen Fehler, auch wenn die Republik das alles sehr erfolgreich inszeniert hat. Und auch wirklich im Bewusstsein, wie auch als eine Infragestellung der Republik, also das, was ich im Vortrag immer als Bedrohung gekennzeichnet habe, das, was Proletariat ist, das, was die Theorie ausdrückt, erfolgreich erst einmal beseitigt hat. Und es heutzutage ziemlich schwierig ist, überhaupt noch eine Erinnerung daran herauszukramen und zu wecken. Nichtsdestotrotz wollen wir es probieren. Okay, soweit erstmal. Was meint ihr dazu? Vielleicht nochmal zum Nachdenken, weil es richtig aufgefallen ist an diesem Aktionstag am 14. war das, oder? Wieder ab. So, jetzt ist aber eine Frage. Finden Sie, dass Globalisierung ist nützlich, um eine neue Wirklichkeit zu realisieren? Ja, ich bin auch in einer Organisation in Frankreich, die namens ist LCR, die Kommunistische Revolutionäre Liga, in Deutsch übersetzt. Aber wir sagen auch solche Dinge, dass die Gewerkschaften von heute machen einen falschen Spiel, ja, um die Dinge zu wechseln. Aber denken Sie, dass diese Kritik von Globalisierung nützlich ist, um eine neue kommunistische politisch zu sehen? Oder Sie verstehen, was ich meine? Ja, meinen Sie jetzt Globalisierung oder Kritik der Globalisierung? Kritik der Globalisierung. Wie Attac macht es? Oder? Ach, Attac ist ein typischer Fall von dem, was ich vorhin angeführt habe, von lauter Dementis der Notwendigkeiten. Attac sagt zur Globalisierung, hier hat der Staat darauf verzichtet, seine Gewalt einzusetzen zur Sicherung der sozialen Errungenschaften. Er lässt das Kapital frei, er ordnet sich quasi dem internationalisierten Kapital unter und dann ist es kein Wunder, dass er die segensreichen Wirkungen, die durch eine Nation auch für das Proletariat hat, noch entfalten kann. Es ist in allen Abteilungen blödsinnig, dieses Urteil. Erstens ist die Nation nicht dazu da, um dem Proletariat segensreich unter die Arme zu greifen, sondern die sieht, wie das Kapital in der Armut des Proletariats das Mittel, nationalen Reichtum zu produzieren und mit diesem nationalen Reichtum gegen andere Nationen zu konkurrieren. Also ist die Nation gar kein Gegner der Armut, sondern ein Befürworter der nützlichen Armut. Und Globalisierung ist nichts, was der Staat sich hat antun lassen vom Kapital, sondern ist etwas, was die imperialistischen Staaten inszeniert haben. Auch das ein absolut falsches Urteil von Attac. Und alles von demselben saudummen Gedanken her, alles das, was heutzutage mit den Leuten passiert, wäre doch nicht notwendig, wenn. Und auf alles, was die kommen, ist eine Tobin-Steuer. Wenn ich sowas schon sehe, da geben sie sich einen Namen, der heißt wie Angriff. Die Abkürzung kommt aber von nichts anderem her, als wir hätten die Idee für eine Steuer. Da wird der schlecht. Und was anders ist dieser ganze Saftladen nicht, als wir hätten eine schöne Steuer, wo alle Ideale, die nie was getaugt haben, tatsächlich wahr werden würden. Es ist auch kein Wunder, der ganze Attac-Scheiß kommt aus der VWL. Volkswirtschaftslehrer an der Uni haben gesagt, oh, wir wissen noch viel besser, wie der bürgerliche Staat funktionieren könnte. Mehr ist das nicht. Darum haben wir einen Artikel über Attac geschrieben, der die Überschrift hat, der Aldi. Da ist dieser Aldi-Billigladen gemeint unter den Weltverbesserern. Jeder Idealist kann sich da was Billiges aus dem Regal abholen, ohne gegen irgendetwas eine Feindschaft erklären zu müssen. Das ist das, was wir gegen Attac an Vorwürfen haben. Globalisierung. In meiner Darstellung hast du wahrscheinlich gemerkt, was ich von der Globalisierung halte. Das ist die weltweite Inszenierung des Kapitalismus an ihr Ende gebracht. Alles wird der Rechnungsweise des Kapitals unterworfen und jeder Staat, der nicht in der Lage ist, sich dagegen zu wehren, und das ist heutzutage keiner mehr, seitdem die Sowjetunion aufgegeben hat, der wird mit Gewalt darunter subsumiert. Deswegen ist heutzutage ein Weltmarkt fix und fertig. Und Globalisierung heißt nur, die Rechnungsweise der potenten imperialistischen Staaten, die gelten jetzt überall. Und der Streit geht nur noch darum, wer von den Potenten seine Regeln wo durchsetzt. Für die Lage heißt es, mein Gott, das Proletariat ist damit, ohne sein Zutun, internationalisiert. Das Kapital vergleicht heutzutage alle Proleten der Welt miteinander. Und der Deutsche muss sich sagen lassen, hallo, wenn du beschäftigt wirst, kostet es 30 Euro in der Stunde. Gehe ich in die Tschechoslowakei, kostet dieselbe Figur, wie du sie bist, bloß nur 15. Beim Tschech sagt er, ey, ich gehe in die Slowakei, da kostet er bloß noch 7. Und in der Slowakei sagt, jetzt gehe ich noch eins weiter in die Ukraine, da kostet er nur noch 3. Und in der Ukraine sagt er, in Indien kostet er fast gar nichts mehr. Wo? In Indien. Inwiefern ist er? Keiner will den Schluss draus ziehen, ach so betrachtet ihr uns, so geht ihr mit ihr uns. Das können wir aber nicht leiden. Ein einziger Auftrag, euch das Handwerk zu legen. Nein, alle betrachten es nur so, ach du lieber Gott, wenn so die Rechnung ist, was machen wir denn da, wenn sie wirklich nur Indien gehen? Um Gottes Willen, Siemens-Familie kann doch nicht seine deutschen Kinder entlassen. Und jetzt tun sie so, als ob dann das Kapital denen was schenken tät. Da merkst du, wie irre das ist. Als ob die, wenn sie nach Tschechien gehen, nach der Slowakei, denen was schenken würden. Arbeitsplätze genannt. In Wahrheit sagen sie, die kriege ich zum Ausbeuten für 3 Euro. Und nichts kriegen die geschenkt. Deswegen geht es in der Slowakei, in Tschechien, den Leuten doch auch nicht besser. Die haben doch denen nicht mit ihren Arbeitsplätzen das Paradies eingerichtet. Die haben dort genauso massenweise Arbeitslose und Armut inszeniert. Und inszenieren weiter auf der Welt Armut, die sie dann ausnutzen und den anderen, die noch nicht ganz so verarmt sind, als Botschaften sagt, bitteschön, ich wüsste noch welche, die noch billiger sind als du. Und dann setzen sich Politiker hierzulande in die Talkshow und kein Mensch hält es für einen Grund zur Revolution und sagen, das werden wir leider nicht schaffen, den Lohn bis aufs Niveau von China zu drücken. Das sagen die glatt leider. Dann kriegen sie Beifall. Beifall von denen, die gerade gesagt haben, da gehört euer Lohn eigentlich hin. Und der Grund in derselben Talkshow, warum er das nicht schaffen wird, den Lohn auf das Niveau zu drücken, den sagen die auch noch dazu. Da bricht unser Immobilienmarkt mehr zusammen, da kann ja kein Mensch seine Miete mehr bezahlen. Weil der Lohn schon für so ein großes Ausmaß an kapitalistischem Geschäft schon vorgesehen ist, kann man ihn nicht so weit drücken. Mann, sind das Figuren. Mit einer Frechheit gehen die auf die Leute los. Und Conner sagt, putzt sie endlich mal weg, die Keller. Das ist aber, die sagen es selber. Alles, was heutzutage verbreitet wird, ist ein einziger Aufruf, wenn man es richtig betrachtet, zur Revolution. Keiner will so sehen. Man muss die Leute richtig erst noch mit der Nase draufstumpfen. Jeder will so sehen, um Gottes Willen, wenn das so ist, uns sind das harte Zeiten. Das Ende der Karriere des Proletariats ist übrigens auch die Mitteilung. Die Zeiten, wie sie in Europa mal waren, vor allem in Deutschland, 60er Jahre, ist vorbei. So wie das war, wird es nie mehr wieder. Dass das Kapital jede Figur, die arbeiten kann, hierzulande braucht, dass deswegen das Zahlen eines Lohns von allen diesen Figuren als lohnend betrachtet wird, dass man sogar noch welche dazu holt, vorbei. Die haben mit einem Ausmaß, in einem Ausmaß Reichtum geschaffen, der in die ganze Welt als Kapital exportiert worden ist, dass die weitere Vermehrung des Reichtums immer weniger Leute braucht, immer rasanter vonstatten geht, immer weniger Leute braucht. Das ist die Perspektive des Proletariats. Die ist wieder Armut und nichts anderes. Das Ende der Karriere ist zugleich wieder der Verweis auf die Zustände, die Manchester hießen. Armut ist das Mittel dieses Reichtums. Und da führt kein Weg vorbei, kriegen die Leute heutzutage erklärt. Das Ende der Karriere ist ein Verweis auf das wieder, was es ist, was heute keiner mehr sehen will oder jetzt wieder vorgeführt kriegt. Je nachdem, wie man es darstellen will. Ja, siehst du da noch Alternativen? Also wenn es jetzt von Revolution oder das, und so weiter, ja, muss da jetzt die Alternative sein. Ich denke, das ist auch die Einfallslosigkeit, die viele Menschen bewegt. Wie könnte es denn anders weitergehen, wenn das System nicht mehr so weiter agiert? Mehr minder. Dass man sagt, nee, also das kann ja auch nicht der Weg sein, Gemeinschaftsgut alles zu kollektivieren, dann wird auch nichts besser. Was gibt es denn da sonst überhaupt noch für Alternativen? Außer dieses, was für sich Verelenden, die jetzt momentan global auf viele Länder zukommt. Also, man könnte jetzt natürlich noch einen Exkurs über den Realsozialismus machen, wie es ihn einmal gab. Es war übrigens Verwirklichung von lauter Sozialstaatsgedanken. Kommunismus, den ich zu denen nicht so gern sagen. Die haben Geld produziert. Geldvermehrung war bei denen auch das, worauf es ankam. Die haben glatt gedacht, Geld ist das Maß eines Reichtums und nicht, was die Leute zum Verkassemazuckeln, für Speis, Trank, Spaß und Spiel zur Verfügung haben. Die haben alles Geld als Maßstab gehabt, waren verrückte Sozialstaatsidealisten. Immerhin aber noch so real, dass sie gesagt haben, na, das Kapital ist jedenfalls keine Versorgungsanstalt der Leute. Da muss der Staat erst den gesellschaftlichen Reichtum dazu machen. Aber ich will jetzt über die gar nicht reden, weil die Frage noch, was sind die Alternativen, muss ich sagen, die kommt mir immer ein wenig komisch vor. Entweder muss ich dann sagen, na, hast du gar nicht zugehört, oder willst du das nicht zur Kenntnis nehmen? Die Alternativen, die sind doch kein Geheimnis. Ja, also ich kenne sie nicht. Also ich habe sie sogar wörtlich gesagt. Es gibt da diese kapitalistischen, imperialistischen Firmen und es gibt dann die Proletarier von früher, heutzutage nennen das halt Arbeitnehmer oder sonst irgendwie. Wenn man diesen Gegensatz aufdröseln will und der Arbeiter, da sagt man, nee, also weg, der Kapitalisten, wir verbünden uns die Proletarier aller Länder, im Jargon zu sprechen. Ja, ja, und dann haben wir uns verbündet, wie schön, und dann, was ist dann? Ja. Wer hat dann die Geschäfte? Ja, wozu brauchst du denn Geschäfte? Also ich brauche kein Geschäft. Ich brauche in der Früh einen Kaffee, ein Semmel. Der eine braucht Nutella, der andere Wurst, der andere Käse da drauf, mittags was zu essen, ein Musi, ein Mädel zum Spaß und so weiter. Lauter so Zeug. Da kommt nirgendwo ein Geschäft vor, da kommt dann nirgendwo Geld vor. Diesen ganzen Krempel, den zu produzieren, heutzutage ist wirklich keine Kunst mehr. Wer macht's denn? Die Arbeiter. Wozu brauchen wir da ein Geschäft dazwischen? Hallo Jungs, was brauchen wir denn alles? Wie viel Nutella, wie viel Wurst, ist doch kein Problem. Wird es produziert, hat es jeder. Also ich kenne deine Schriften nicht, kann mir da nichts drunter vorstellen. Wo soll das Problem sein? Also bargeldloser Verkehr. Waren. Geld? Wozu ist denn Geld gut? Als Maßstab. Ha, für was? Für was? Für Eigentum. Ja, für Eigentum und zum Austausch schon. Nee, ich glaube, es ist nur für Eigentum der Maßstab für mich. Geld ist nur ein Maßstab dann, wenn du sagst, jeder Gebrauchswert ist überhaupt nicht als Gebrauchswert interessant. Wenn du eine Gesellschaft hast, in der der Gebrauchswert bloß eins ist, Mittel zur Bereicherung privater Eigentümer, nur dann brauchst du Geld. Bewertungskriterien, die ganzen Tauschläden oder was, die haben ja auch ihre eine halbe Stunde Arbeit, leistest du, eine halbe Stunde Arbeit leiste ich. Wenn man versucht, einen Wert zu finden, einen Tauschwert. Ja. Ja, wenn sie sowas machen, sind sie aber halt... Aber das ist nichts anderes wie Geld. Ja, halte ich auch für einen Unsinn. Ich will jetzt nicht drum, es gibt Leute, die sagen, Planwirtschaft würde einfach nicht gehen. Da sage ich, da lache ich laut. Guck mal, was VW macht. Die haben einen weltweiten Firmenverbund. Da wird genau geplant, dass sogar auf die Minute diese Schraube, dieses Teil, dieses Kunststoffding auf die Minute genau dort und dort am Band ist. In der Tschechoslowakei, in Mexiko, hier, wo es gebraucht wird. Auf die Minute. Computerprogramme, die die Zuliefereien auf der ganzen Welt so koordinieren. Dieselben Leute, die sowas hinkriegen. Und sagen, das ist das Allerletzte, wenn ein LKW auf der Straße liegen bleibt und nicht rechtzeitig da ist. Selbst das bauen wir noch ein, dass das gepuffert wird. Dieselben Leute sagen, Planwirtschaft, das geht nie im Leben. Kann was nicht stimmen. Auf die Idee kannst du nur kommen, wenn du sagst, das ist gar nicht unser Interesse. Das Interesse in dieser Gesellschaft ist doch nicht, dass die Leute zu dem, was sie für ihr Leben brauchen, kommen. Das Interesse in dieser Gesellschaft ist, dass das Kapital sein Eigentum wachsen lässt, dass der Staat darüber alle Mittel zur Verfügung stellen hat, für seine Interessen und mit anderen Nationen seine Konkurrenz damit aufmachen kann. Gewaltkonkurrenz und ökonomische Konkurrenz, beides. Und für beides ist das Geld das Mittel, die Armut der Leute nützlich zu machen dafür. Brauche ich alles nicht. Am Geld kann man nichts abbeißen. Und produzieren tun die Leute das Zeug, was sie brauchen, sowieso selber. Bloß kriegen sie es noch nicht. Das ist die Schweinerei. Dass sie es nicht kriegen, wird heutzutage übrigens verhandelt als es mangelt an Kaufkraft. Dieselben Leute, die sagen, die Leute verdienen zu viel, die sagen, wenn es darum geht, dass das Zeug doch bloß für Geld gemacht wird und nur für Geld zu haben ist, dieselben Leute sagen, ja, mit der Kaufkraft ist ein Problem. Die Leute haben nicht genug Geld, um die ganzen Waren, die bloß fürs Geld gemacht wurden, zu versilbern. Drum liegen sie im Einzelhandel rum, drum geht es Karstadt schlecht, drum geht es dem Metro-Konzern schlecht. Der Einzelhandel macht keine Umsätze mehr. Jetzt sagen sie aber vorsichtshalber nicht, weil die Leute einfach kein Geld kriegen, weil dieselben Leute sagen, die Löhne sind so hoch. Und jetzt kommt so Blödsinn vor wie... Die Leute sind Angstsparer. Sie wollen ihr Geld nicht ausgeben. Und so ein Käse. An dem ganzen Zeug kannst du merken, der ganze Zweck von jedem Gebrauchswert ist, dass er fürs Geld tauglich ist. Und ohne Geld kriegen ihn die Leute nicht. Und wenn er in Massen da ist. Die Alternativen sind so billig zu haben und liegen so auf der Hand. Tun wir uns zusammen, überlegen, was wir brauchen und machen es. Fertig. Aber es gibt auch viele Denker, die sagen, Alternativen sind vor uns, weil kommunistische Regierungen sind tot und so weiter. Ja. Und jetzt kommen die Alternativen. Es gibt keine Alternativen, die wir müssen üben, unsere neue Alternative pragmatisch üben. Ja, ist dieser, wir müssen nichts pragmatisch üben, das halte ich mal für einen Fehler. Erst im Moment müssen wir was anders. Wenn die Leute immer noch meinen, das, was jetzt existiert, ist das Einzige, was sie haben und was sie brauchen. Wenn sie für jede Schweinerei, die ihnen aufgemacht werden, nur ein Urteil haben, aber bitteschön nicht so hart. Es müsste doch nicht so schlimm sein, wie ihr es uns gerade aufmacht. und zurechtkommen wollen mit dem, was sie hier aufgemacht kriegen, solange sind für die Alternativen sowieso nicht interessant. Die Alternativen kommen doch erst dann auf die Tagesordnung, wenn die Leute überzeugt sind, dass man sich das nicht mehr gefallen lässt. Und daran müssen wir arbeiten. Die Alternativen, ist wirklich, da will ich mich mit den Leuten gar nicht streiten, die sind der Sache noch banal. Die sind so banal, dass du da nichts üben musst. Da gehe ich hin, nehme das VW-Programm, das Computerprogramm von denen und tue ein paar Sachen dazu und schon ist alles fertig. Brauche ich drei Programmierer, die kriege ich dann aus Indien übers Internet. Da habe ich die Planwirtschaft im VW-Computer drin. Das ist mir wirklich zu banal, da groß rumzumachen. Dass die Leute sagen, das, was ist, müsste so weitergehen. Aber bitteschön, nicht so schlimm, wie es jetzt gerade aussieht. Das ist die Nuss, die man knacken muss. Dann ist der Rest nicht mehr schlimm. Die Leute wollen keine Alternativen üben, wenn sie gar keine Alternativen wollen. Ja, weil es gibt diese Idee, dann erst das Praktikum und dann, ja. die Theorie sozusagen. Ja. Und das gefällt gut, die Attac-Bewegung zum Beispiel. Natürlich, dann geht jeder Blödsinn. Ja. Kein Kommunismus, keine solche alte Ideen. Die Ideen werden kommen. Sie sind in Französisch sagen wir Gestation, sie sind nicht geboren, aber sie kommen jetzt. Wir müssen zwischen uns ein Praktikum von diesen Ideen haben und dann werden die Lösungen kommen mit die Regierung, weil wir machen die Demonstration, dass es kann funktionieren. Und eben, es kann funktionieren. Lassen, ja. Aber es ist die Idee, wir können nicht dagegen diskutieren. Nee, es gibt alte Weise zu leben und es gibt die neue, die kommen. Wenn wir sagen, es gibt einfache Lösungen, um andere Leben zu haben, es ist eine... Und was du jetzt darstellst, ist wirklich dann der Witz. Und deswegen ist Attac letztendlich ein Feind jeder Kritik. Weil sie sagen, man muss doch zeigen, dass es geht. Es, was es dann ist, ist so piepegal. Aber jedenfalls, dass das, was wir kritisieren, sagt Attac dazu, man muss nur zeigen, dass es geht. Dass das gar nicht notwendig ist, was mit den Leuten heutzutage passiert. Dass es bloß dran liegt, weil die Politiker nicht guten Willens sind, weil sie vom Kapital in Gefangenschaft genommen sind und lauter so ein Zeug. Da ist die Kritik weg. Total weg. Stadt und Kapital. Ja. Aber für uns kommunistische Militanten, es war eine gute Weise, mit den Leuten wieder über Kapital zu sprechen. Im Alltag zu sein, über Globalisierung zu sprechen, weil unsere Vokabeln als kommunistische Militanten für die Leute sind wahr oder ist? Unhörbar, weil wenn du sagst, der kapitalistische System ist falsch, weil wegen Eigentum und so weiter, wegen dieser Weise, die Leute zu Instrumenten zu machen und so weiter. Sie verstehen, sie wollen es nicht verstehen. Die Realität ist da, der Markt hat gewonnen und dann müssen wir eine linke Version von Markt finden. Ja. Ja. Aber es gibt keine Alternativen. Ja. So die Grünen sagen es, Daniel Cohn-Bendit, er war eine Leader von der 68er Bewegung in Frankreich. Er sagt es. Nein, die Geschichte ist am Ende. Es gibt den Markt und keine andere Lösung mehr. Und es ist sehr, sehr schwer, dagegen zu gehen. Ja. Es ist auch die. Aber es ist die einzige Möglichkeit. Ja. Also nochmal zu deiner Alternative. Ne? Ich sehe im Moment nichts anderes als den mühsamen Weg zu gehen, die Leute erstmal aufzuwiegeln, dass das nichts taugt, was sie von diesem ganzen Zeug geboten kriegen. Sonst interessiert sich ja keiner für Alternativen. Die gibt es nämlich so auch nicht. Zeit selber erledigen. Also wenn einfach die sozialen Zustände auch in Deutschland schlechter werden, die werden zwangsläufig schlechter, man kann nicht mehr die ganzen sozial Minderbemittelten befriedigen mit irgendwelchen Sozialarbeiterprogrammen, sondern es muss zwangsläufig eine Verschärfung geben und die gibt es auch. Was meinst du damit mit Verschärfung? Ja, dass die proletarischen Massen, ja, also dieses gerade hier in dem Wohngebiet, da sind ja sehr viele soziale Brennpunkt hier zu Land, ja. Sozialempfänger und so weiter. Und das wird ja zunehmend. Es wird die Leute werden zunehmend, die weniger Wohnungen haben. Und wenn es irgendwo auf der Straße rumliegt, das wird ja alles zunehmen die nächsten Jahre. Das kann ja nicht anders bleiben. Das wird sich ja jetzt nicht nach diesem Vortrag jeder entschließen, die Welt gleich anders zu gestalten. Das ist im Laufe der Zeit von alleine kommt. Also diese Unzufriedenheit, dass es so nicht ganz ideal ist. Denk mal an das, was ich über den kleinen Mann gesagt habe. Der entdeckt immer mehr Lumpen. Also von selber kommt erstmal bloß dieser moralische Blödsinn raus. Von Staatsseite kommt natürlich schon noch raus. Ein bisschen mehr Staatsgewalt muss dann her, Polizei muss her. Es wird immer mehr Kriminelle natürlich ergeben auf der anderen Seite. Ein bisschen Amerikanisierung unserer Städte, so ein Zeug wird schon mit auch noch passieren. Aber dass deswegen ganz von alleine die Leute sagen, ja, jetzt haben wir aber die Schnauze voll, jetzt kürze ich das mal abgeschafft, wäre ich skeptisch. Da musst du schon noch ein wenig aufklären und aufhetzen. Ansonsten sagt der kleine Mann, jetzt muss aber endlich mal mit den Lumpen aufgeräumt werden. Und dann ist für den der Esser, der hier vor Gericht steht, weil er 30 Millionen Abfindung gekriegt hat, genauso ein Lump wie der Arbeitslose, der hier nachts um die Ecke rumstreunert. Der kleine Mann unterscheidet dann gerade nichts mehr. Und das ist ein Fehler von ihm. Er ist nämlich als Betroffener selber dann der Arsch vom Dienst. Aber er macht nicht unmittelbar den Schluss daraus zu sagen, jetzt gehen wir mal gegen das Privateigentum vor. Und jetzt ruft er noch der Polizei. Also der Faschismus liegt dem kleinen Mann genauso nahe wie Linkswern. Aber von dem her ist ja einfach zum Beispiel trotzdem eine sinnvolle Bewegung, indem sie einfach auf die Globalisierung stark hinweisen und das mehr ins Bewusstsein der Leute rücken. Das ist den ganzen Neonazi-Wählern hier im Quartier wahrscheinlich nicht so bekannt, dass wir schon in einer internationalen kapitalistischen Welt leben. Das muss ja auch ein bisschen reintransportiert werden. Da muss ich sagen, kann ich keinen Verdienst entdecken, weil sie lauter falsche Sachen über die Globalisierung erzählen. Lauter falsche Sachen. Also Globalisierung, es hat früher schon. Vor der 70er war es auch Globalisierung. Aber für Attac, die Globalisierung kommt mit Neoliberalismus seit den 70er. Aber wenn du Geschichte von großen Nationen sehe, Kapitalismus über die Grenzen, es gibt viele Beispiele. In meiner Jugend hieß es schon, Deutschland ist eine Exportnation. Ja, ist das Globalisierung oder nicht? Ja, aber dass die Arbeiterschaft globalisiert wird, das ist ja jetzt gerade momentan der Trend. Hier kostet Arbeiter 50 Euro, weil das ist irgendwo anders nur 5 Euro. Da wird ja was anderes globalisiert, nämlich die Arbeitskraft. Und ist ja noch nicht so in der Maß. Ja. Ach, Früher haben es die Arbeiter hergeholt zu den Fabriken. Heute machen sie es so rum. Aber der Unterschied ist nicht allzu groß. Wie sieht die Arbeit aus? Das ist ja die Problematik, die wir hier auf dem Geldbeutel haben. Tja, dann sage ich auch lauter falsche Urteile. Uns geht die Arbeit aus. Mhm. Wer ist uns? Uns deutschen Arbeitnehmer. Ha. Den einen geht sie aus, den anderen nicht. Dass mir die Arbeit ausgeht, ne? Also es gibt so ein paar Spondis, die sind mir da durchaus sympathisch. Die sagen, hurra, uns geht die Arbeit aus. Mhm. Arbeit brauche ich nicht. Ein gescheites Leben brauche ich, aber nicht Arbeit. Uns geht die Arbeit aus, beruft sich schon wieder positiv auf die Abhängigkeit davon, dass das Kapital Arbeit für seinen Reichtum benutzt. Ja, aber Arbeit gäbe es ja auch in diesem nachrevolutionären System zu tun, die ihre Genehmigung ausführen müsste. Natürlich. Der Arbeitnehmer. Und da will ich alles dafür tun, dass das so wenig wie möglich ist und so viel wie möglich dabei rauskommt. Also ich schätze mal, mit der Produktivität, die wir heutzutage haben, wenn jeder zwei Tage in der Woche ein bisschen hinlangt, den wir in Sausen brauseln. Heutzutage geht den Leuten die Arbeit aus. Heißt immer, die kriegen nichts mehr zu beißen. Die kriegen kein Geld mehr. Ihr Leben ist in Gefahr sozusagen. Ihre Existenz ist ruiniert. Andere müssen dafür fürs Kapital nicht mehr 38, jetzt 40, 42 Stunden. Der bayerische Staat geht hin und sagt einfach, zack, er beschließt, ab sofort wird statt 38, 42 Stunden in Bayern von zwei Anstellungen gearbeitet. Und gleichzeitig sonst die Arbeit geht aus. Ja, ist doch irgendwo was gaga, oder? Wieso? Was doch? Der eine arbeitet mehr, der andere weniger. Der andere kriegt dafür nichts. Dass einer mal mehr und der andere weniger arbeitet, das wäre mir ziemlich scheißegal, wenn man halbwegs anständig leben könnte. Ich mich nicht mit jedem streiten, ob er eine halbe Stunde länger gearbeitet hat als ich. Der Witz ist, dass die Existenz der Leute dabei in Frage gestellt wird. Ja, und wie sie das machen da, die ganzen Weingartenproletarier da aktivieren. Du sagst, das sei das Wichtige, also nicht drüber nachdenken, wie geht es nach der Revolution weiter, sondern wie aktiviere ich die Menschen oder wie schaffe ich. Die müssen sich ein richtiges Urteil über den Krempel bilden. Die müssen sich ein richtiges Urteil über das Zeug bilden, sonst taugen sie für nichts. Wie ich das mache, ja so wie hier auch, ich gehe ja in Weingarten ab und zu mal agitieren, wo ich halt Gelegenheit habe, erzähle ich den Leuten, was gebacken ist. Und das höre ich übrigens immer wieder, ja, wo ist die Alternative? Ja, das war jetzt nicht zum Dezimieren, sondern einfach, wo siehst du Alternativen oder wie könnte das anders gestaltet sein? Oder es von vornherein einfach wieder zum Scheitern verurteilt ist, eine heiße Luftblase, die sich leider niemals realisieren lässt, weil man keine Träume haben, warum denn nicht. Aber soll ich ja sagen, was ich für einen Verdacht habe immer bei der Frage? Man will gar nicht groß darüber nachdenken, was an Erklärung zur Sache gefallen ist. Sondern hätte lieber, wenn du mir was Schöneres bietest, dann überlege ich mir vielleicht, ob mir das besser gefällt. Das ist aber schon die Frage von jemand, der sozusagen, wie wenn er zu seinem Herrn geht und die sagen, könnten wir es nicht ein bisschen schöner gemacht kriegen. Wenn jemand sagt, hallo, mir passt was nicht, da nehme ich doch die Sache lieber selber in die Hand. Der geht nicht und fragt rum, hättest du mir ein schönes Angebot zu machen? Wenn einer sagt, wie die mit mir umspringen, das passt mir nicht mehr, da kürzlich was abgeschafft, der fragt nicht, hätten sie vielleicht ein schönes Angebot. Der sagt, das schaffe ich mir vom Hals. Und wie ich das dann, was wir brauchen, hinkriegen, na, das wird das kleinste Problem sein. Wir sind doch hier auch schon die Einzigen, die das, was die Leute zum Leben haben, schaffen. Es ist doch gar niemand außer uns, der die Arbeit erledigt, von der die Gesellschaft leben muss. Und das soll man nachher nicht hinkriegen. Da lache ich ja laut. Das lasse ich mir von denen, die berufsmäßige Arbeitslose sind, Kapitalisten und Politiker, das sind die, die wirklich nichts schaffen und denen es dabei gut geht. Von denen lasse ich mir nicht erzählen, dass ich das mein Lebtag doch nie hinkriegen würde, das zu produzieren, was man zum Leben braucht, wo ich es doch heute schon mache. Das Selbstbewusstsein, das muss ein Proletarier hinkriegen, dann fragt er nicht mehr noch einen Alternativen, der sagt einfach, dann machen wir sie nachher. Ich sehe das so einfach und das ist auch das Einfachste hinterher. Aber kommt da auch die Gewaltfrage? Ja. Die kriegen sie dann aufgemacht, das ist durchaus wahr. Bloß in dieser Republik, die sind so davon abhängig mit ihrem Laden, dass die Arbeit flutscht. Just in time, alles läuft wie am Schnürchen. Ein selbstbewusstes Proletariat hätte da wahnsinnig was in der Hand, was zu kippen. Es stehen alle Räder still, wenn man starker Arm es will, auf der anderen Seite. Nie so ernsthaft gegolten wie heutzutage. Das geht dermaßen schnell. Übrigens noch zu sehen gewesen, bei den letzten Streiks, im falschen Streiks, aber von der Methode konnte man sehen, wie leicht es ist, was hier im Osten stattgefunden hat. 10% einer Belegschaft sagen, ich mach nichts. Nichts geht mehr. Nichts geht mehr. Da steht der Laden. Also die Gewaltfrage hat von beiden Seiten ein Argument. Aber es ist ein Hindernis für die Alternativen. Ja. Ja, aber wenn wir so weit gehen, der Staat wird gegen uns Gewalt haben und so weiter, und dann die Leute bleiben in dieser Realität und es ist nicht der Fall für alle, ja, aber viele haben diese Frage im Kopf, ja, aber wenn ich etwas tue, habe ich diese Stadt Gewalt gegen mir, ja, und was ich habe auch die Verantwortung, die anderen in diese Gewalt zu bringen und so weiter. Aus diesem Grund kommen die schönen Alternativen gut in Mode. Ja, ja. Ja, das stimmt, diese schönen Alternativen. Ja. Ohne Gewalt, ja. Ohne 1% von Gewalt, alles mit Zeit. Die Alternativen, wo immer schön dazu gesagt wird, es geht doch, ja, die sind da total in Mode. Ja. Es gibt Risiko, was haben wir zu tun hier? Ach ja, den Leuten völlig anders sehen. Ach Gott, ihr mit eurer Gewalt, was ist denn heutzutage? Es soll alles keine Gewalt sein. Du schaltest dir den Fernsehapparat ein, da kommt irgendeine Talkshow, gucken welche doch und unterhalten sich drüber. Die Unterhaltung geht nicht so. So weit darf es nicht kommen, dass einer über 65, wenn sein Hüftgelenk kaputt ist, kein neues mehr kriegt. Das sind Mitteilungen einer Gewalt. Die lauten, wie weit wollen wir die Verelendung der Leute treiben? Und zwar gewaltsam denen aufs Auge gedrückt. Diese Dementis. Aber dass alte Leute nicht mehr behandelt werden und so weiter. So weit wollen wir nicht gehen. Die Dementis sind verräterisch. Du musst doch erstmal auf die Idee kommen, dass man das bleiben lassen kann, um es dann zu dementieren. Also wird es dann dementiert, wenn es schon auf dem Programm steht. Lauter Sachen, die Gewalt mit den Leuten vorhat, die sie ihnen vorbuchstabiert und sagt, wenn dann einer sagt, oh, aber dann habe ich mit der Gewalt zu tun, dann hat er schon was verpasst. Der ist nämlich schon damals das Opfer der Gewalt. Das ist der Hammer. Wenn du ein halbes Jahr lang arbeitslos bist, mein lieber Schieber, dann kriegst du es mit der Gewalt zu tun. Dann wirst du ein Fall von Arbeitslosengeld 2. Dann wirst du ein Fall für einen national zu organisierenden Arbeitsdienst. Da war dem Adolf sein Laden lachhaft dagegen. Dann wirst du ein Fall für permanente Überwachung, 14-tägig antreten, Ich-AG gründen, in Wald marschieren, Papier auflesen, zu allen möglichen Sachen verdammt werden, was die Kommunen und sonst was mit dir vorhaben, von wegen Gewalt. Die Leute, wo das heutzutage probeweise schon erfahren müssen, in sogenannten Pilotprojekten, wie es in Karlsruhe gibt, in Mannheim und so weiter, die können ja was von Gewalt erzählen, da geht es frei rund. Das betrifft Millionen. Das Zusammenlegen von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern, das sind zig Millionen, die heutzutage mit der Gewalt so zu tun kriegen. Und jeder ist potenziell betroffen, wenn er nicht Eigentümer ist. Na gut, wenn ich genug Vermögen habe, dann kann mir das egal sein. Das ist ja Prozentzahlen. Und das sind die Leute, die unabhängig sind, oberhalb dieser Sozialversicherungsgrenze. Wie viel Prozent sind denn das in Deutschland? Oder wie viele Leute sind das hier bei uns? Weiß ich nicht. Sind. Weiß ich nicht, interessiert mich aber auch nicht übermäßig. Es sind schon einige. Ich meine, fällt jeder Freiberufler drunter. Die müssen nicht unbedingt immer reich sein. Es gibt ja Freiberufler, die es nicht so dicke haben, aber die fallen auch drunter. Das heißt, so ein komischer selbstständiger Taxiunternehmer ist auch eine arme Sau. Der beutet sich halt selber aus. Aber der fällt halt auch mit drunter. Ja, nur so von Größenordnung wäre es wirklich unabhängig. Also bei den Debatten um das Gesundheitswesenreform, Bürgerversicherung oder Solidarversicherung, reden sie von 20%. Ich kann es ja nicht genau sagen, das kommt da nicht so sehr drauf an. Jo, gibt es noch Fragen, Wortmeldungen? Also kann ich jetzt zum Schluss halt noch empfehlen, wir haben in Freiburg ziemlich regelmäßig so ein sure fix, ein Treffen, wo wir über alles Mögliche, aktuelle, nicht aktuelle, theoretische und praktische in der Debatte bleiben können. Ist in der Regel Mittwoch 19:30 im UASTA in der Belfortstraße. Was ist das für Nummer? Ja, die Nummer 24, glaube ich. 24. Aber das erkennt man, das steht auch drauf. Das ist ein großer Schritt. Alles sonstige aktuelle Termine und sowas auf der Website der Freiburger Gruppe Politische Bildung. Ist nicht de, sondern com, net, oder? Net. Politischebildung.net. Ja, und es sind auch Vorträge und Diskussionen im Jus-Fritz-Café. Also jetzt im Mai. Über die EU wahrscheinlich? In der Mai gibt es im Termin steht nicht endgültig fest, ne? Ist noch nicht klar wann. Mitte Mai. Also Mitte Mai ist auf jeden Fall der Veranstaltung zur Strategie der EU, EU-Erweiterung, Verfassung, Konkurrenz zu Amerika. Gut, ansonsten als Redakteur kann ich natürlich nur bloß die Gegenstandpunkte empfehlen. Gibt es viermal im Jahr, kann man auch abonnieren.